Radio 226. Jouw radio die de wereld op zijn kop zet. Your radio that turns your world upside down. And now next. Yeah, live gig! Yes, it's a live gig after so many recorded things in the morning. But the yodeling, which was absolutely fantastic. I've Where been waiting you? For a live Where gig. Where are our guests? We don't reveal yet who's here. I was told that I should announce that there's a live sound check. Although, we now know that all of these microphones work, which is fantastic. Okay. So we can just position them and do a sound check on the fly, which is what they do in cool radio stations. But it's a sound check on air, on the fly. Yeah. Well, maybe you'd like to introduce yourself. Hello, I am Amelia Vande, and I'm here today to do a reading of a little story. It's a story about a pop star diva going to a TV show for an interview. And you brought someone? Yes, for this I am here with my friend Felipe Castillo, who's gonna read with me. We're also gonna play some songs that are part of the story. I'm not gonna reveal more because you have to listen to the story, which is in Spanish. So make an effort. You have a few minutes time to learn Spanish. We will have a sound check. Yes, so while we have the sound check, you go take a quick Spanish course to be able to understand what the story is about. Spanish is such a wonderful language that the story will be apparent to everybody who listens. I think it'll be understandable. That's why it has music, because music is the universal language. we're gonna play the track. Or you wanna do the track. Yeah. Sorry. No. I'm gonna play a song by the band Prisa from Chile. This is the band of some friends of us that doesn't exist anymore, but we love it anyway. The friends or the band? The band doesn't exist. The friends still exist, and they are doing lots of music still. So here it comes. Proyecta mi la vuestra energía. Es okay. Acaba de empezar nuestra historia. Estamos en un estudio de televisión. Vamos, volvemos de comerciales. Aplausos del público. Faltan 1, 2, 3. ¡Al aire! Hola chicos y chicas de Teleconduct Pop. Hoy es un día especial porque tenemos en el estudio nada más y nada menos que a Trizas, la sensación de la música joven del momento. Con solo 2 discos ha logrado alcanzar e imponerse en el mercado nacional y latinoamericano, con canciones íntimas pero muy movedizas, una actitud desenfrenada y deslenguada, y un look que tiene a todos chillando de admiración. Trizas, ¿y qué crees que sucedió? ¿Cómo vino esta explosión, este boom? Tú eras una desconocida, una chica que hacía canciones encerrada en su habitación, y de repente te transformas en este ícono de miles y miles de jóvenes que te admiran, te siguen, te buscan. Yo creo que tiene que ver con eso de que uno crea algo a partir de lo que siente. Y bueno, parece que como seres humanos somos menos complejos de lo que creemos. Es decir, no, creo que somos ultra complejos. Y todos somos particulares, pero también nuestras emociones son bastante globales. Entonces se produce este fenómeno de que cuando uno logra hablar honestamente con el corazón, pero sin los típicos clichés, sino que de verdad, o sea, es ver la diferencia entre lo que es un bodrio lleno de lugares comunes y, no sé, ídolos más completos, como por lo menos ídolos míos, como, no sé, un montón de gente que admiro y que hacen arte de calidad. Y sucede que te sientes identificado. Yo creo que eso ha sucedido con mi música, Kiki. Que los chicos se sienten identificados con lo que digo y con cómo suenan mis canciones. Las melodías son simples, pero son emocionantes, melancólicas y a la vez alegres y bailables. Y las letras hablan de lo que a mí me ha sucedido. Y parece que lo que a mí me sucede se parece mucho a lo que le sucede al resto de los jóvenes que habitan el planeta. Sí. Hablas de planeta, y eso es interesante, porque justamente vienes llegando de una gira por México, Argentina, Brasil. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue fenomenal, increíble, fue bellísimo, inesperado y también agotador. La verdad es que aún no logro procesar todo. Imagínate, antenoche estaba haciendo un show en Río de Janeiro ante 10.000 fans entusiastas, y luego nos fuimos de farra con los de la banda hasta las 6 de la mañana en un bar pequeño. Llegamos al hotel, empacamos, nos fuimos al aeropuerto. Mira, llegué a mi casa hoy en la mañana, me habían cortado la luz, el agua, el gas y el teléfono porque estuve 2 meses fuera y se me olvidó pedirle a alguien que se preocupara de pagarlos. Me quedé dormida y luego me llama mi manager al celular para venir acá. Imagínate, me tuve que duchar acá mismo en el canal. Eso es verdad. Cuando yo llegué, te vi saliendo envuelta en una toalla del baño de mi camarín. Para que veas, se producen dicotomías enormes, Kiki. Por un lado, se supone que se vive el glamour de una fama inabarcable, pero por el otro, mi vida sigue llena de detalles cotidianos y absurdos, como todo el resto de la gente. Claro, tu nuevo disco está a punto de salir, ¿cierto? ¿Qué tienes para decirnos de eso? Uf, ha sido un largo trabajo que ahora se vio un poco interrumpido por la gira. Pero me tomo este fin de semana de vacaciones, voy a la playa con mi madre, que está muy enferma, las dos necesitamos aire puro, y vuelvo el lunes a lanzarme de cabeza en la mezcla del disco. Los temas están grabados y mi productor ha estado trabajando en las versiones finales. Yo llego para darle el toque final, ¿eh? Porque a mí me gusta que las canciones suenen exactamente como me las imagino. Soy muy perfeccionista y aunque es diferente a como era antes, donde yo sola tomaba todas las decisiones, imagínate, ahora grabo en un estudio enorme con muchos músicos que trabajan para mí y cuesta un poco ponerlos a todos de acuerdo. A veces me siento un poco tirana, pero es necesario si quiero que el disco suene a mí. Pienso que estará en las tiendas para Navidad, pero de seguro decirlo es un error, porque siempre se atrasan estas cosas, ¿ah? Bueno, al menos es mi intención y la de todos los que trabajan conmigo en esto. Trizas, vamos a escuchar una canción antigua tuya, que nos vas a interpretar en vivo, y luego vamos a ir a una tanda de comerciales. Muy bien, sí, les interpretaré la canción con mi banda que está acá, y luego a comerciales. la canción a comerciales y ya volvemos. Esta canción se llama Desde una roca. Desde una roca observo el movimiento. Un día estuvimos frente al mismo horizonte. Se fue el brillo que del agua salía. Se fue el brillo. El sol baja, da una luz muy linda. Detenido nunca, no se detiene, no se ha detenido nunca. Corten, vamos a comerciales y ya volvemos. Kiki, ¿tienes un cigarro? Claro, un cigarro. Ven acá. ¿Y cómo te fue en tu viaje? Me fue muy bien. ¿Me podrías haber llamado? No tuve tiempo. Ya, no tuviste tiempo de llamarme, pero a tu mamá sí, porque como te vas con ella a la playa, veo... Está enferma, creo que se va a morir muy pronto. Kiki, te llevaste todas tus cosas de mi casa, no pagaste las cuentas. Te pedí que las pagaras mientras yo no estaba. Por favor, cállate de una vez. Estamos a tres, volvemos al estudio. ¿Cómo te atreves a sacarme en cara que no pagara tus cuentas? No me llamaste ni una sola vez, en 2 meses. ¿Leíste algo de prensa? ¿Tu manager no te dijo nada de lo que estaba pasando? ¿No revisaste tu email? Tú sabes que no reviso mi email en las giras. Me prometiste que cuando volvieras íbamos a estar juntas. Íbamos a viajar las dos, a donde yo quisiera. Y resulta que ahora te vas a la playa con tu madre, que te odia y que no te respeta. Y después vuelves para encerrarte en el estudio bajo 1000 llaves. Obviamente que no te dedicarás ni un solo minuto. Esto es una pérdida de tiempo. Pero me quieres. Sí, te quiero. Todo el mundo te quiere, Trizas. Todas estamos a tus pies. No te preocupes. ¿Qué pasó mientras yo no estaba? Nada, después te cuento. Estás más flaca, te queda bien. Ahora te tengo que preguntar sobre tú sabes qué. Vuelve a la casa. Mi editor me obligó. No puedo hacer las cosas sola. ¿Vas a responder? ¿Vas a volver a estar conmigo? ¡Vamos al aire! 3, 2, 1, en el estudio. Hola chicos, seguimos acá en Telepop Conduct Pop, acompañados de Trizas, quien viene llegando de una gira por Latinoamérica y nos ha estado cantando sobre su nuevo disco. Trizas, se ha especulado mucho sobre tu pasado. Se han preguntado cosas, como lo que escribió el periodista Ángel Teco en su reportaje Estrellas de Lujo. Él aseguró ahí que tú tenías un pasado de stripper y que fuiste abusada de niño. De niña, ¿es cierto todo eso? Porque tú no has negado ni has confirmado nada. Lo de stripper, claro que es cierto, y sí lo había dicho en alguna oportunidad. No me da ninguna vergüenza decirlo, creo que no tiene nada de malo. Es una forma muy digna de ganarse la vida. Pero te critican porque tu público objetivo son los adolescentes, y muchos padres se han mostrado molestos de que no seas un modelo bueno para sus hijos. Mira, yo creo que no debemos menospreciar a los jóvenes ni a los niños. Si a un adolescente le gusta mi música, mi look, es porque le gusta, y punto. Es su gusto. Y yo nunca he elegido ser un modelo de nadie. Ni voy a mentir sobre mi pasado, ni voy a armar una imagen de mí misma que no es la cierta, ni voy a esconder aspectos de mi vida por supuestamente proteger a los jóvenes que me escuchan. Los padres suelen ser muy paranoicos y además suelen creer que sus hijos son seres casi perfectos, a los que no se les ocurre nada malo, o que no tienen opinión o sentimientos respecto al sexo, a la situación política, a la cultura, al arte, lo que sea. Mira, yo creo que se da una cosa muy rara, como creer que porque yo fui stripper, un joven que me escucha va a creer que ser stripper es increíble. Ser stripper fue un trabajo que yo tuve, pero no seamos tontos. Se da mucho abuso en esos ambientes, sobre todo una actitud de que la mujer es un objeto deseable y desechable. Y vamos, si escuchas mis letras, se ve la opinión que yo tengo sobre todo esto. Yo no ando cantando ser stripper es lo máximo. Yo canto, me cansé de bailar frente a tu cara sudosa. ¿Y sobre lo otro? ¿Sobre lo otro qué? Sobre que fuiste abusada por tu padre de niña. Por Dios, Kiki. Yo no sé de dónde sacó eso Ángel Tejo y me molesta mucho que lo haya publicado. ¿Pero es cierto? ¿Por qué tengo que responder yo a eso? A ti, acá, frente a miles de televidentes. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Bueno, es que tus letras, tu música, deja entrever algo de eso. Tu nombre artístico, Trizas. Es como que alguien te hubiera hecho trizas. Como que hay algo roto dentro de ti. Una inocencia arrebatada. Yo no puedo evitar que ustedes, los periodistas, saquen conclusiones simplonas de todo. Yo no voy a hablar, y quizás mi silencio otorgue. Pero no creo que me corresponda ni negar ni confirmar algo tan personal y tan doloroso. Menos frente a las cámaras de televisión. Menos cuando se me dice que estoy invitada a hablar de mi nuevo disco. Pero es que a eso mismo voy yo. Que tu nuevo disco suena mucho a la sanación de algo muy terrible que te aconteció. Tiene un tono más sombrío y es precioso. O sea, las canciones son bellísimas, pero es bastante transparente en la temática. No hay que ser muy astuta para darse cuenta de lo que estás hablando ahí. Bueno, si en el disco y en las canciones queda claro, entonces no veo por qué tengo que además hablar de eso. Puede ser. No te voy a presionar más porque te admiro mucho. Pero yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Periodistas como Ángel Tejo te van a estar persiguiendo y van a querer que hables, confirmes, digas. No les tengo miedo, que vengan, que pregunten, la verdad, como dices tú. Yo estoy en medio de un periodo de gran sanación, y si parte de esa sanación es mandar a los periodistas a freír monos a China, bueno, entonces que así sea, bienvenidos. No sería nada nuevo. ¿Nos vas a cantar algo? Claro, me encantaría algo del disco nuevo. Es lo que todos estamos esperando ansiosos. Esta canción que voy a cantar ahora se llama Autómata. My keyboard, please, is not plugged. Yeah, that's great. Muchas gracias, queridos amigos. Melancólicamente he pensado en terminar. compañero imprescindible. Nadie extrañará ningún olor que se identifique conmigo. Lamentablemente he querido ser importante. Muchas gracias, amigos. Eso ha sido todo por hoy. So this was our story. Muchas gracias. Oh, de nada. And for those people that are lazy enough to never have learned Spanish, could you tell us anything about the story, or would you like it to remain? No, I can tell. It's very simple. It's just it takes place on a TV set, on a show of, you know, these typical shows that are for teenagers in the afternoon, where there's music and, you know, references to things, and then they invite Trisas, this pop star, to have an interview there. So she has an interview. She talks about her new record, about her tour. Her story is that of somebody who started very slow, just making songs alone in her bedroom, and then becomes suddenly very big and has to deal with Grimes. You heard about her? I never heard about Grimes. She's a Canadian girl. Yes, yes. She sings like like this with some heavy beats, but she was just like doing this in her bedroom for years and years and years, and then suddenly. Well, I mean, it seems like suddenly, maybe it took longer, but suddenly, from the bedroom to the main stage. Yeah, so this is the story. She's just, you know, Trisas is the name of the star, and she just came back from a big tour around all Latin America, and she's become very big, and she's having a new record coming out that's produced by big people, etc. So, of course, she's become also a bit arrogant, and, you know, it's also, I hope it's also a funny story, it's not so serious. And then we realize when they have a commercial breaks in the middle that she and the the presenter, the person who's interviewing her, they're lovers and they're having a fight backstage. And she's like, "You never called me while you were on tour." And then the other one is like, "You took all your things from my house." And they have to go back to the studio and back to the interview, but then the second part is a lot more tense. And, you know, there's all this echo of drama. Yeah. Great. Yeah, that's what's about. And then the two songs from Trisas, I made them also, and then I've been playing them with Felipe lately. So it's very beautiful. Thank you. Thank you. Are you going to play another song from your I have some songs here in my iPod from I decided that given that this that the thing was in Spanish, that I could choose some songs of some people I know that I really admire and friends. This song is called Partir y Renunciar, and it's from Rosario Blefari, an Argentinian singer and songwriter, musician. She's also a writer, and I'm a big, big fan. So here it is. Tomaste mi lugar. Algo se va sin fin a otra parte. No sé si vos también. Lástima me da pensar que tal vez no los dos silencios. Ok, eso. Esa era Rosario Blefari con su canción Partir y Renunciar. Y ahora vamos a escuchar una canción de una artista mexicana. Se llama María Daniela y su sonido láser. Esta canción se llama El tuviera no existe. El tuviera no existe. Las apariencias engañan. En mi corazón te has clavado tú. Esto me huele a romance, tu posición social. Vieras cuánto me importa, me tienes flotando en el espacio. Sabes que me gusta, hecho a mi manera. Tus padres, ellos no me quieren. Dicen que soy pop, que soy una fresa, que soy engreída. No les hagas caso. Todas las barreras, él tuviera no existe. Esa era María Daniela y su sonido láser. Y ahora vamos a tocar una canción que es una colaboración entre el... Oh, I can't speak in English, maybe. This is a song that's a collaboration between an Argentinian singer, musician called Lucas Martí and Javiera Mena, which is a Chilean singer that's also our friend. So this song is called Date y Dame. Dame plata, dame un auto y un reloj. Es tan fácil verme lejos como me he acercado yo. Corto pasto, pinto, arreglo. Hago todo lo que creo y puedo yo. El romance fue un castillo inmenso. La caída un monoblog. No me ofrezcas mis objetos, te los dejo como a vos. A mí no me ofrezcas que me quiero sin verme por tus ojos como a un último favor. Te dame un auto y un reloj. Es tan fácil verme lejos como me he acercado yo. Corto pasto, pinto arreglo. Hago todo lo que creo y puedo yo. El romance fue un castillo inmenso. Ese, that was Lucas Martí and Javiera Mena. And now I'm gonna play an older song from my childhood. And this is from Intijimani, a group that was very popular in the 60s and 70s and 80s in Chile. And this song is a cover from Violeta Parra's song Run Run Se Fue Pa'l Norte. And here it is. Run Run Se Fue Pa'l Norte. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. This was a very nostalgic song from very old times by Inti Illimani, and now we're gonna play a song from a band from a friends of ours. It's called 990, which means 990. It's called El Gatito, which means the little cat. Cuando de la calle se te ve venir, esta noche está muy negra, llévame contigo. Las historias en mi mente me hacen desear, no hablo de otros mundos, este mundo, pero más me gustan esos lugares, cruzo la ciudad, vivo en este instante, no habrá otra oportunidad, solo me gusta andar y dejar todo atrás, nunca pienso más allá, nunca pienso más allá. So that was 990, El Gatito, the little cat. And now to finish, just because we have some little more time, I'm gonna play the last song on guitar. This song is called Keeping Things Whole, and the lyrics come from a poem by Mark Strand. That's really beautiful. Thank you. Okay, now it comes. Allo, allo? Allo, allo? Yeah. My guitar is a bit out of tune, but well. No. Absence of field, this is always the case. Wherever I am what is missing. Always the air moves in. the spaces where my body's been. We all have reasons for moving. I move to keep things whole. I move to keep things whole. Thank you. That were Amelia and Philippe. Philippe? Amelia Bandem Musical. Thanks a lot. And now we will move straight on to the next thing, because DJ Aberglaube is already waiting for setting up. So I suggest to go on with the discussion about art. Art. Arte. Dell'arte. It is actually about the Biennialization of the world. There was a blog seminar 2 weeks ago on the politics of the biennials, organized by Arnela Mujkanovic and Naomi Henning. This is a jump into a discussion I'm really looking forward to hear. It is in a form of text. Naomi worked on it with several people who participated and read it out for us. Here we go. Thank you, Naomi. Der folgende Text ist das vorläufige Ergebnis des selbstorganisierten Seminars Zustand kritisch zur Politik der Biennalen, im Juni 2012 an zwei Wochenenden in der Universität der Künste und in den Kunstwerken durchgeführt. Standpunkte aus der gemeinsamen Diskussion sowie Kommentare von Nikolai Franke, Arnela Mujkanovic und Naomi Hennig sind eingefügt. Ein Nachruf. Die siebte Berlin-Biennale ist im Abbau begriffen und allem akkumulierten Überdrusses zum Trotz erscheint es noch ein abschließendes Mal notwendig, eigene Antworten auf die von der Biennale inszenierten Modi der intellektuellen Verweigerung zu finden. Sich der Mühe einer gründlichen Analyse zu widmen, anstatt vor dem Enigma der Unmöglichkeit dieser Schau zu resignieren. Wo beginnen? Anders als die zahlreichen Kritiken der letzten Wochen und Monate es taten, würden wir vorschlagen, eine grundsätzliche Interpretation der BB7 als Form, Gesamtkomplex und als normativen Modus vorzunehmen, anstatt einzelne Arbeiten der Biennale auf ihre eigenständigen Implikationen und Wirkungen hin zu entwirren. Dem zugrunde liegt die Wahrnehmung, dass die Skandalhaftigkeit der von Arthur Ziemiewski und Joanna Wasser vorgelegten kuratorischen Hau-drauf-Taktik vielmehr in der perfiden Zusammenstellung der Arbeiten, dem Gegeneinander ihrer Inhalte oder deren kompletter Nivellierung durch die Arbitrarität ihrer Kakophonie begründet lag, als in der sicherlich vorhandenen Problematik oder Qualität der einzelnen künstlerischen Projekte. Die Kuratoren Jimieski, Wasser und Wojna stellten die Frage nach der politischen Wirkungsmacht der Kunst. What can art do for real politics? Doch dazu kam es so gut wie nicht auf dieser BB7. Zahlreiche Standpunkte wurden hier nebeneinander präsentiert, die sich von der Idee des autonomen künstlerischen Gebildes verabschiedend den brennenden Fragen globaler Konflikte und politischer Partizipation zuwandten. Vielfach stellte sich dabei der Verdacht ein, dass eine leider enttäuschende Antwort auf eingangs gestellte Frage von Beginn an antizipiert wurde, da die Perlenkette politischer Antikunst, gekonnt angeordnet, unweigerlich zu einem Planspiel trauriger Desillusionierung geriet. Vollständig dekontextualisiert präsentierte skulpturale Artefakte aus nicht-künstlerischen Kontexten, wie dem aus dem palästinensischen Aida Refugee Camp nach Berlin gebrachten tonnenschweren Schlüssel oder den zur Fußball-WM von zwei libanesischen Brüdern vor ihren Laden in Neukölln gehängten gigantischen Deutschlandflagge, welche die Biennale »Wie sollte es anders sein?« im Deutschlandhaus erneut präsentierte, fanden sich in bunten Potpourri mit künstlerischen Projekten, welche mit Strategien des Fake oder der Überidentifizierung arbeiten, den Anschein einer politischen Bewegung, einer sozialen Realität erweckten und im nächsten Augenblick ad absurdum führten. Hierzu zählten die Konferenz des Jewish Renaissance Movement in Poland von Yael Bartana, das New World Summit von Jonas Stahl, State of Palestine von Khaled Jarrah, Peace Wall von Nada Prilja, a Gentrification Program von Institute for Human Activities. Diese Fantasien des Politischen berührten in ihren Grundzügen einige zentrale Fragen, doch bot ihre Performance keinerlei Antworten, sondern zog sich ins Gehege dessen zurück, was als ästhetische Strategie weithin akzeptiert ist. Hier kommt ein Kommentar von Nikolai Franke. Das scheint mir etwas zu summarisch. Ist sowas wie The State of Palestine nicht etwas anderes? Ist das einfach nur weithin akzeptierte ästhetische Strategie? Ja, ist es wohl. Aber dann, ich finde das unbefriedigend. Diese Arbeit scheint mir vielleicht doch nicht nur schlecht. Welche Antwort bleibt sie schuldig? Vielleicht missfällt uns, dass da an der Wand steht, dass das Projekt die Aufspaltung Palästinas seit 1947 nicht anerkennt, was tatsächlich ja bedeutet, einen jüdischen Staat Israel nicht anzuerkennen, was man natürlich tun kann, was doch vielleicht aber nicht völlig unproblematisch ist, so dass wir den Eindruck haben, dass an dieser Stelle eine Diskussion wenigstens angeführt und zugänglich gemacht werden müsste, anstatt einen Wunsch im Bild eines Vogels vorgestellt zu bekommen, dessen Verwirklichung vorerst und gegenwärtig in den Augen vieler Beteiligter eine tödliche Bedrohung und Grund für einen unbegrenzten Krieg darstellt. Also eine Frage eigentlich nach dem Verhältnis von politischer Kunst und der Diskussion, die hinter ihr stehen muss, damit sie politisch ist. Oder nicht hinter ihr stehen muss, weil politische Kunst vielleicht in irgendeinem Begehren oder sowas Phantasmatischem oder kommunikativen Ausdruck gibt, ohne es zu diskutieren, oder? Hier setzt sich der Text fort. Dokumentarische Arbeiten fanden sich einzig in einer Zusammenstellung von endlosen Projektionen, Videos unterschiedlichster globaler Provenienz mit viel lokalem Konfliktkolorit im dritten Stock der KW. Und so wurde eine klare Trennlinie gezogen zwischen dem, was real ist, und dem, was als Fürchten, Wollen und Halluzinieren firmierte. Doch bei der Konfliktexotik allein konnte es nicht bleiben. Konflikt darf natürlich nicht nur in fremden Ländern, sondern muss auch vor der eigenen Haustür aufgespürt werden. Da das von Jimieski als postideologisch und unpolitisch diffamierte Gegenwarts-Berlin hierzu scheinbar wenig Propagandistisches zu bieten hatte oder nicht bieten wollte, wurde die konfliktreiche Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust, der verdrängten deutschen Schuldkomplexe heraufbeschworen und mit politspiritistischen Heilungsfantasien konfrontiert. An dieser Stelle ein Kommentar von Anela Mujkanovic. In einem Interview erläutert Artur Jimieski kurz, was er unter postideologisch oder postpolitisch in Bezug auf Berlin meint. Er spricht von Tausenden von Künstlerinnen, die in ihrem Tun vollkommen apolitisch seien und meint, dass man politisch positionierte Künstlerinnen eher in Osteuropa finden könne. Deutschland ist für ihn eine Art Insel, auf der zwei sehr starke Ideologien produziert wurden. Seiner Theorie nach versuche man gerade wegen dieser ideologisch aufgeladenen Vergangenheit, sich ziemlich fernzuhalten von irgendeiner Ideologie. Er sagt, Germans try to escape from anything what can be defined as ideology. Mit postideologischer Kunst meint Jimieski hier eine, die sich weder radikal links noch radikal rechts positioniert. Wobei, gibt er zu, sich in der letzten Zeit einiges änderte. Viele Kulturarbeiterinnen sehen doch, dass sie in keiner politisch neutralen Welt lebten und würden dementsprechend agieren. Er nennt dieses Phänomen Renaissance. Ich würde daher nicht das Wort propagandistisch benutzen, denn das impliziert was ziemlich anderes, nämlich eine systematische Art und Weise, Meinungen und Verhaltensweisen zu manipulieren. Es geht also nicht darum, so habe ich zumindest verstanden, dass man in Deutschland Propaganda ausüben solle, sondern sich dessen klar zu werden, dass eine Politik des Konsens alle Sphären öffentlichen Agierens, wozu auch die Kunst gehört, durchdringt. Hier geht der Text weiter. Da wurden also Bücher nicht recycelt, Birken gepflanzt und Babys ausgetragen, Endkämpfe nachgestellt und Schaufenster bemalt. Es ist eines der wohl rätselhaftesten und radikalsten Versagen der Biennale, den zutiefst mit der eigenen Vergangenheit beschäftigten, geradezu davon besessenen, niemals damit ins Reine kommenden Charakter dieser Stadt Berlin so gründlich und vollständig missverstanden oder ignoriert zu haben. Wurden die unzähligen Denkmalprojekte und die noch nicht abgeschlossenen Diskussionen um hunderte von Gedenkorten, die Nazi-Verbrechen ins öffentliche Bewusstsein bringen, so vollständig übersehen? Kann die Tatsache, dass die Fertigstellung des Denkmals für die im Holocaust ermordeten Roma und Sinti sich seit Jahren hinauszögert, als Indiz geführt werden für die absurde These einer postideologischen Geschichtsvergessenheit Berlins? Kommentar von Nikolai. Ich vermute, man würde dem vielleicht nicht ganz zu Unrecht entgegenhalten, die Erinnerungskultur der BRD sei nun gerade nicht Politik im Sinne irgendwelcher ernsthaften Gegnerschaften. Obwohl es auch die gegeben hat, und vielleicht könnte man diese Momente eher nennen. Einer der Höhepunkte in nicht allzu ferner Vergangenheit war die Ausstellung der Verbrechen der Wehrmacht, ein anderer vielleicht das Spektakel zur Befreundlichung der deutschen Geschichte im Walk of Ideas und sowas, das ja auch als Ideologie durchgeht, würde ich sagen. Nur gab es darum keinen größeren öffentlichen Streit. Was die BB7 damit meinen, ist doch, dass es irgendwie keine großen politischen Entwürfe gibt. Über oder für die ernsthaft und mit dem ganzen Leben gestritten würde. Und das stimmt, die gibt es ja wirklich nicht so richtig. Oder jedenfalls keine irgendwie breiteren Bewegungen oder Aktivitäten. Und die breiteren Bewegungen, die es gibt, sind so irgendwie und ungefähr und haben so politische Programme wie Eine andere Welt ist möglich, Tobin Steuer her. Und tatsächlich ist ja die Mahnmalkultur, finde ich, auch gerade in Deutschland eben auf ganz ideologietriefende Weise und ganz eklig unideologisch überwölbend lauwarm. Und das Ideologische daran ist, glaube ich, dass dieser Umgang mit der Vergangenheit nur moralische Schalen ausgibt, ohne irgendwie sich analytisch und verstehend mit dem vergangenen Geschehen auseinanderzusetzen. So ist es mir immer vorgekommen. Diese Erinnerungskultur schützt vor Erinnerung. Also könnten wir vielleicht sagen, dass wenn man ein bisschen hinsieht und das auch noch ein bisschen nachdenkt, man sieht, dass es beispielsweise eine ideologische Geschichtsvergessenheit gibt. Aber das würde den Blick von den politischen Bewegungen und vom Anderswollen weglenken auf die ideologischen Staatsapparate und ihre Symbolpolitik. Und dies vielleicht nicht das, woran man erstmal denkt, wenn man an politische Kunst denkt. Vielleicht wäre es andererseits interessant, sich politische Staatskunst anzusehen. Aber im Zusammenhang mit der Berlin Biennale ist es doch, glaube ich, erstmal so, dass Ideologiemangel Bewegungspolitiken und sowas meint und nicht Staatskunst, oder? Eine andere Sache ist, dass es hier natürlich auch nicht keine politische Kunst gibt. Sie ist nur nicht so laut wie in Polen, oder? Kommentar Ende. Nächstes Unbehagen. Muss es ausgerechnet das Deutschlandhaus sein, welches als Ausstellungsort der Biennale mit seinem zweifelhaften Kontext und mit Hilfe einer von den Deutschlandhaus eigenen Kuratorinnen recht ungeschickt zusammengestellten, folkloristisch anmutenden Sammlung von Artefakten zum Thema Flucht und Vertreibung und das bitteschön nicht nur aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, sondern auch aus Bosnien oder Armenien ausgestattet, zum erinnerungspolitischen Monstrum avanciert? Im Treppenhaus des Deutschlandhauses begegnen wir einem historischen Werk, einer Figurengruppe, die zur permanenten Einrichtung des Hauses gehört. Diese plattnaturalistische Darstellung einer im Ersten Weltkrieg vertriebenen deutschen Flüchtlingsfamilie ist dem Bildhauer Joachim Pagels zu verdanken, der späterhin als Schöpfer von unzähligen Hitlerbüsten hervortrat. Die Frage drängt sich auf, was eine megalomanische, belöcherte Deutschlandfahne im Erdgeschoss und die Videodokumentation einer etwas dürftig nachgestellten Berliner Kriegshandlung von 1945 mit all dem zu tun haben könnte. Flucht, Vertreibung, Migration, Gewalt, Nationalismus, irgendwas von allem oder so ähnlich. Alles wird mit allem versöhnt, Dankeschön. Wie die historische Zeit, so verschwimmt auch die Differenz der konkreten politischen Zusammenhänge, so verschwimmt der Gehalt dessen, was aus dieser Auswahl möglicherweise hätte zu lernen sein können. Aber je diffuser die politischen Inhalte, desto brutalomäßiger die ästhetische Sprache des vom Büro Lombardi ausgedachten Biennalen-Designs. Schwarz-Weiß-Rot ist wieder schick, besonders mit einem Schuss Fraktur nachgewürzt. Doch ausgerechnet der Versuch, zeitgenössische Faschismen, Antisemitismus, Rassismus mit den ihnen eigenen Mitteln einer Sprache und Symbolik der Gewalt konterkarieren zu wollen, scheint eine fatale Fehlentscheidung. Kommentar von Nikolai. Ich habe eher den Verdacht, und hoffentlich kann ich den begründen, dass es dabei überhaupt nicht darum geht, irgendwas zu konterkarieren, sondern um die Sprache der Gewalt selbst und um eine Art Tabubruch, und zwar um einen bestimmten, einen nämlich, der sich mit dem, wozu er so durchbricht, gut verträgt. Dazu schreibe ich dann unten hoffentlich noch was. Weiter könnte man vielleicht sagen, dass hier zwar aus dem Ausdrücklichen der Verlautbarung und der Mehrheit der Arbeiten eine Neigung zu so etwas wie der Linken hervorgeht, was aber überhaupt nichts besagt über die wirklichen Bedeutungen dessen, was an Form und Zusammenhang da entstanden ist, und auch nicht über das, was als treibende Kräfte darin wahrnehmbar wird. Allami siamo fascisti oder so. Weiter im Text. Eine Bundeskulturstiftung, die pathologisch-kuratorische Flirts mit dem, was als politische Gefahr in der Öffentlichkeit firmiert, dumm ausgedrückt, mit Steuergeldern finanziert, macht sich lächerlich, was nicht weiter stört. Störend hingegen ist die Einpflanzung eines furchterregend missverständlichen Politikbegriffs durch dessen undifferenzierten, verunsicherten Gebrauch, sowohl in den künstlerischen Arbeiten als auch in den Veröffentlichungen der Biennale. Das Fehlen klarer Parteinahme und eindeutiger Lesbarkeiten, von Wasser als antagonistisches Kuratieren im Sinne von »Wir wissen auch nicht, was das soll, aber wir stellen es aus«, bezeichnet es paradigmatisch. Kommentar Nikolai? Ich würde aber gerade überhaupt nicht sagen, dass es einer klaren Parteinahme bedarf. Sowas fände ich ganz kunstfern. Oder meint Parteinahme hier etwas anderes als eine politische Position? Oder kann eine politische Position auch eine der Form und der Verfahrensweise des Kunstbegriffs sein? Gegenkommentar von Naomi? Genau, mit Parteinahme meine ich ein kuratorisches Engagement oder vielleicht sogar eine Ethik des Ausstellens, das Eintreten für die Kunst oder ihre Inhalte, auch in der Form der Gesamtausstellung. Parteinahme heißt, für mich, für die ausgestellte Sache Verantwortung übernehmen, sich ihr gegenüber loyal zu verhalten, sie durch kuratorische Hinzufügungen wie beispielsweise erklärende Texte genau einzurahmen und auch die Kombination der ausgestellten Positionen auf ihre gemeinsame Lesart hin zu überprüfen. Es muss ja nicht immer alles hochmoralisch sein. Es kann auch interessant sein, einen Joachim Pagels zu zeigen. Aber kuratorischen Zynismus finde ich zum Kotzen. Vor allem, wenn er mit fehlendem Wissen, schlechter Recherche, Hilflosigkeit und wahrscheinlich noch mit einer individuellen Psychose zusammengeht. Weiter im Text. Es gibt auf diese Weise so gut wie keine Politik mehr in dieser Biennale und keine intelligible Ebene, nur eine untergründige Anrufung nicht weiter verhandelbaren politischen Lärms. Doch ist dieser Klang der Effekte, der Propaganda und leeren Ideologie eine Ebene, auf der ich und viele andere sich nicht ansprechen lassen wollen. Und doch sollte gefragt werden, was dieser Gestus der Vereinfachung, Brutalisierung, die Umdeutung und Verschrottung von Kunst zur Folge haben wird. Eine These lautet, dass hier nach dem Konzept Agonistic Pluralism nach Chantal Mouffe und anderen bewusst oder unbewusst das Neben und Miteinander von Antinomien inszeniert wird. Das Modell akzeptiert die Unvereinbarkeit konflikthafter Positionen und propagiert eine Stärkung multipler koexistierender Identifikationsmodelle, die auf der Ebene der Leidenschaften und Wünsche operierend dazu beitragen, soziale Konflikte einzuhegen und zivilgesellschaftliche Mobilisierung zugunsten offener, partizipatorischer Demokratie zu kanalisieren. Die sogenannte Antipolitik der Solidarność, die in ihrer frühen Phase erklärtermaßen nichts mit staatlicher Politik zu schaffen haben wollte und stattdessen auf die Politisierung und Selbstorganisation zivilgesellschaftlicher Gruppen setzte, könnte durchaus als Beispiel für eine solche politische Theorie dienen. Doch handelt es sich hierbei um ein mittlerweile historisches Beispiel, das von seiner eigenen Realität eingeholt wurde. Es ist nichtsdestotrotz anzunehmen, dass die Kuratorinnen von dieser politischen Tradition nicht unbeleckt geblieben sind. Interessant wird es dort, wo Antipolitics mit Real Politics verwechselt und auf das Glatteis der Institution Kunst überführt werden. Was uns hier als Zerrbild unseres kollektiven Selbst präsentiert wird, scheint weniger fröhlicher Pluralismus als vielmehr die Agonie einer sich in absurden Konvulsionen generierenden Gesellschaft, die sich in ethnokulturellen Subjektivitäten und identitären Aushandlungen selbst bespiegelt, die ihre eigene Politizität performt, ohne dass sie den materiellen Ursprung politischer Konflikte auch nur annähernd anders auf den Begriff zu bringen vermag als durch das leere Sampling von 99%-Parolen. Kommentar von Anela. In Bezug auf die kuratorische Vorgehensweise finde ich interessant, dass Chimieski seine künstlerische und kuratorische Rolle als die eines Moderators formuliert. Er lädt ein, hört zu und ermutigt. Ich frage mich, ob man seine Interpretation der eigenen Arbeit Them auch im Kontext der Interpretation der Biennale anwenden darf. Indem die Teilnehmer des Experiments Them alles zerstören, was ihre politische Identität ausmachte und den Experiment- und Streitraum verließen, stellte sich vielleicht die Frage für Chimieski, was noch außer der bestehenden politischen Position oder den Angeboten existieren könnte. Er versteht die Reaktion der Teilnehmenden in seinem Experiment möglicherweise als einen Ruf nach neuen Ideologien, als ein Satthaben der bestehenden, begrenzten Ideologieangebote. Nun, im Kontext der Biennale gab es keinen offenen Streit unterschiedlicher Akteure, aber doch im symbolischen Sinne eine unmögliche Paarung höchst diverser, konzeptuell sich streitender Ansichten, die auch ziemlich begrenzt sind auf ethnokulturelle Kategorien. Ist es dann möglich, auch die Biennale als einen ersten Schritt zu betrachten im Versuch, diese einschränkenden Identitäten zu überwinden oder zu beseitigen? Dies könnte auch die Dekontextualisierung vieler Objekte erklären, die Zhimievsky nicht ihres konkreten Inhalts wegen ausstellt, sondern um sie als unsinnig, nicht genügend begrenzt oder obsolet und so weiter zu zeigen. Folgt man dieser Logik, ist die Aufgabe des Rezipienten die Suche oder das Imaginieren neuer Politiken, nicht irgendeine Entscheidung für dieses oder jenes Bestehende, sondern das Neuerfinden. In seinen Termini der antwortgebenden oder angewandten sozialen Kunst ausgedrückt, wird das Politische in der Konstellation der 7. Berlin-Biennale zu einer schreienden Frage. Zhimievskys Kritik der leeren Gesten der Repräsentation oder apolitische Kunst ist sein eigenes Arbeitsprinzip geworden. Er bewegt sich permanent in seinem selbstgebauten Paradox. So interessiert er sich für die in die politischen Prozesse direkt involvierende Kunst, sprich ästhetisierte Politik und politisierte Ästhetik, zeigt sie aber in einem repräsentativen, ästhetischen Medium der Ausstellung und zwar auf eine höchst assoziative Art und Weise. Kommentar Ende. Die zentral wichtige Hinterfragung der Produktions- und Arbeitsbedingungen der Biennale wurde innerhalb der Biennale ausschließlich von Occupy vertreten und erscheint von außen besehen als gescheitert. Aber musste diese einzige wirkliche Politik gegenüber der Institution Biennale nicht notwendigerweise scheitern? Es war absehbar, dass die Leute zumindest von der deutschen Occupy-Bewegung ihr eigenes Ausgestelltsein nicht genügend reflektieren würden und dass ein selbstkritisches, die Institution herausforderndes Verhalten eher nicht zu erwarten sein würde. Kommentar Nikolai. Ich glaube, der Punkt ist, dass sie das auch gar nicht wollten, sondern sie wollten diesen Raum entwenden, indem sie die Bedingungen der Kunstwahrnehmung mit ihren angeblich sinnlosen Komplizierungen, ihren unverlierbaren Anführungszeichen und so weiter einfach nicht beachten wollten. Und man kann sich fragen, ob man das für einen Fehler hält. Das ist keine so kleine Frage. Wenn nämlich ja, vielleicht deswegen, weil man den Kunstrahmen für eigentlich eine gute Idee hält, die man nicht verlieren will. Allerdings haben sie dann, soweit ich weiß, diesen Anspruch nicht recht erfüllt. So richtig kann man das ja nicht wissen. Es hat ja niemand jeden Moment beobachtet. Aber eine richtige Teilnahme der Besucher, ein neues Aufleben der Bewegung, wenigstens ein kleines bisschen, weil man sich mit einem Teil der Besucher, den eben, die das interessiert, zusammensetzt und wirklich mit ihnen arbeitet, das gab es nicht. Das hätte man ja machen können. Es gibt Theoriefestivals, da kommen Leute hin. Man hätte etwas Ähnliches anders und besser machen können und länger, aber nichts. Antwort von Naomi. Offenbar geschieht so etwas nur nachträglich. Es gibt anscheinend eine Gruppe, die derzeit an einer Verstetigung der geforderten horizontalen Struktur im Kunstbetrieb arbeitet und mit verschiedenen Kunstinstitutionen Gespräche führt. Immerhin ein positives Ergebnis. Fortsetzung im Text. Selbst auf den anthropologisch aufgeschlossenen Betrachter wirkte die Szenerie vor allem abschreckend durch die Klischeehaftigkeit der dargebotenen Parolen. Und so stellt sich vor allem die Frage, ob mit dieser Zurschaustellung nicht vielleicht genau das eintreten sollte. Distanz statt Partizipation. Es wurden von der Biennale wenig bis keine Zugänge ausgedacht, um an der Politik von Occupy teilzuhaben, sich auf Gespräche mit in den Ecken Schlafenden einzulassen oder die Geduld aufzubringen, an endlosen Assembleas teilzunehmen. Offenbar liegt es im Satirehaften dieses kuratorischen Spiels begründet, die Dinge gewusst wie kollabieren zu lassen, anstatt vermittelnde Kanäle einzubauen. Die Forderung dieser Assemblea nach Horizontalität und Transparenz des Budgets erfolgte erst ganz zum Ende der Biennale, sodass dieselben Kuratorinnen, die den miserablen Stundenlohn der Ausstellungsaufsichten im Finanzplan gläubig abgenickt hatten, sich am Ende der Verantwortung für die von ihnen erzeugten Konflikte entziehen konnten, indem sie sich zu sogenannten Former Curators im Sinne der Horizontalität erklären ließen. Bei letztem Nachdenken stellt sich schließlich noch diese eine fatale Erkenntnis ein. Arthur Zhimievsky muss mit den Autorinnen der aktuellen Diesel-Image-Kampagne unter einem Hut stecken. Die Jeans-verkaufende Institution propagiert Stupid gegen Smart, mit einem Blumenstrauß von spaßigen Claims wie Smart may have the brains, but stupid has the balls. Und liebe sich politisch denkenden Künstlerinnen und Künstler, liebe engagierte Kritik. Sind es denn nicht genau Zhimievskys Eier, die uns in die Pfanne hauen? Und nicht sein Brain? And then, what can brain possibly reply to balls? Was weiterhin große Sorge bereitet, ist das Nachdenken über die institutionellen Wegbereiterinnen dieser kuratorischen Auswahl, also dasjenige Gremium, das sich für einen Künstler wie Arthur Zhimievsky als hauptverantwortlichen Kurator der BB7 entschieden hat. Was für Motive mögen diese Menschen zu ihrer Entscheidung bewogen haben? Was für Kulturpolitiken liegen hier zugrunde? Ist der Wunsch nach Neuem mit der undenkbar schlechten Formel größter Skandal gleich größter Erfolg so einfach zu beziffern? Hierauf bleiben wir zum eigenen Missvergnügen jegliche Antwort schuldig. Mit Verfassen dieser Retrospektive möchten wir nun tonnenschwere Erde des Vergessens auf das Grab dieser 7. Berlin-Biennale schaufeln, auf das sie entgegen einiger düsterer Ahnungen nicht wieder als schlechte Polemik auferstehen möge und auf das sie uns zumindest angeregt haben wird, die Messlatte dessen, was wir als Politik der Kunst befragen wollen, immer aufs Neue und höher anzusetzen. I have to tell you only two words, coming straight from my heart. The first is radio. The second is... 226. And that was a fantastic discussion on balls, brains, and the biennialization of our entire world, planet, universe, and thoughts. And now we have DJ Abaklauba, who's going to be playing Moon Songs. Okay, take it away. Before you have to go away, all is living, all is dying, all is living, all is dying. Funny how we keep on trying, funny how we keep on trying. Moon, earth, sister, brother, like them we have each other. Love me now, before you have to go away. Nothing stays the same and things are changing every day. Make it now while we have time to make it all the way, all the way. Time for love is here and now. Time for love is here and now. Love as much as you know how. Love as much as you know how. A star shines, a dream shatters. Love is all that really matters. Love me now, before we have to go away. Nothing stays the same and things are changing every day. Make it now while we have time to make it all the way, all the way. Time for love is here and now. Time for love is here and now. Love as much as you know how. Love as much as you know how. A star shines, a dream shatters. Love is all that really matters. Love me now, before we have to go away. Way down upon the old plantation, master used to own me as a slave. He had a yellow galley called Lorena, and we courted where the wild bananas wave. For long years there we courted, and we were as happy as one. A hard worked for my dear old master, and the happiness of life had just begun. No more the moon shines on Lorena, as we sit and watch the cut of the corn, and the possum playing on the wild banana, and the old owl like a horn. She would meet me at the gate, but they took her away to old Virginia and left me to mourn for her fate. For years I had longed to see her, thoughts of her was ever in my head. One day Master read telling me surfing on the wild banana. And the old owl like a horn. But I know that her soul has gone to heaven. There she is ever free from pain. To her brighter crown it's given. And no more will she wear the darkest chains. No more the moon shines on Lorena as we sit and watch a coon among the corn. Isis is the ancient goddess of the moon. When you have lost everything and fallen into brooding melancholia, her magic will charm you once again to even greater heights. All enchanters who perform rituals in the name of Isis are granted special favors. She is the queen of witchcraft. She has great sympathy for lovers. When you call her name, she never turns away. If you want to work at seductive sorcery, you must never attempt a ritual, cast a spell, work a charm, enchant or fascinate without the protection of a full moon ring that has been made powerful by Isis. The stone or gem that offers the most strength is the one associated with your birth sign. Your moon sign stone is also highly effective. You begin in the afternoon on the day of the new moon. Fill with earth a copper bowl and place the bowl in a square red silk in the center of a table. At 9 p.m., boil water in a cauldron or saucepan. Cook your ring in the boiling water for 9 full minutes. And while the ring cools, place 9 white candles all around the copper bowl. Light the candles. Let them blaze. They will instantly act as agents and purify the earth that is inside the copper bowl. And when the earth is purified and the ring is cooked, bury it deep inside the bowl. Now, let the candles flame brightly for 90 minutes. And then sprinkle 3 drops of olive oil all over the copper bowl. And 3 times, chant. In the name of Isis, goddess of the moon, I offer my energies as a gift to the cosmos. My soul now belongs to the wind. I am the cosmos. I am the wind. The ring must remain buried until midnight on the night of the full moon. When the moon is full, remove the ring from the copper bowl and place it on your finger. Bury the bowl, the earth, the candles, and the red silk in a garden. Now you're ready for sorcery and seduction. And for the rest of your life, your Isis full moon ring will surround you with magic vibrations that will draw susceptible sensual partners into your orbit. Wear your ring at all times. You'd be a fool to cast a spell without it. Moon. The tide turns twice, then turns again. Cancer's moon children watch from houses with all their windows opened wide, wanting to be touched by everything. Endless naked moonlight swims in the green sensational sea. Throbbing with the wave beat. Laughing the lunar laugh. Sobbing in the dark when the moon shrinks. Pearl is white, onyx black. Both are smooth, and in Cancer's feeling hands, they come alive. side undecided to gain acquisition of. Thank you. Mr. Moon, as you sit there and enjoy your own glow, I am one of very few souls you'd really like to know. Moon, now that you're jealous that your friendly night is here, I shall tell my friends that tonight you're very near. Yes, I'm gonna tell who's one near. Mr. Moon, there you arrived, my friends are all asleep. And so I sit upon a hill so very far beneath. Yes, Moon, I can't recall when your light has been so free. I guess you see me smiling, that is, if you can really see. Yes, I wonder what moons be. This is to end, but since it's time to leave my bed, it can just pretend. But I'll see you later, talk and sing along. But I'll be damned if I can see that make-believe is wrong. So I'll just imagine. Along. to listen and say, judges, if I'm looking at you, then why do you judge me? It seems to lie on you. If like one of your souls cannot pass, then who's shown stage? Tell us that your friendly God is here. Saturn. wanted the moon, you gave me an ice cream. I wanted to talk about love. You wanted a free ride, I drove you to Harlem. You looked like you wanted to run. I offered you biscuits, you sprayed me with stardust. Wondered if you had a heart. You wanted it both ways, I told you no way. That I'd take it all back when we part. I walked around in circles, we both kept our distance. I bet I couldn't keep out of your eyes. While we were drinking, I couldn't help thinking, oh, what a sweet surprise. Tell it was serious, you fell about laughing, couldn't believe it was true. I gave you an apple, I watched when you bit it, I saw you were watching me too. I wanted it easy, you stayed in the morning, you said too late to turn back. A crazy beginning, a race with no winning, a double and circular track. I walked round in circles, we both kept our distance. Ah, but I couldn't keep out of your eyes. And while we were drinking, I couldn't help thinking, oh, what a sweet surprise. What a sweet surprise. What do you want, huh? Say what you want. I wanted the moon, you gave me an ice cream. I wanted to talk about love. I wanted the moon, you said take it, I liked it, cause you only said it in fun. It was like I was dying, you paid the doctors, you gave me sweets from a jar. I couldn't stop playing, couldn't stop running, we made it to Mars. I walked round in circles, we both kept our distance. Ah, but I couldn't keep out of your eyes. And while we were drinking, I couldn't help thinking, oh, what a sweet surprise. I was round in circles, we both kept our distance. I wanted the moon again. We'll be right back. was white and she was white as only statues are. 50 years they stood there looking stupid by a jar. One night in mid-August when the moonlight got too strong, they climbed off their pedestal and then they sang this song. Past the gun emplacement and the bones as white as bleach, through the rats and ivy till they came out on a beach, out into the ocean till they disappeared from view. Honey, when it gets you, there's just nothing you can do. Underwater moonlight sets the body free. Underwater moonlight, baby, you and me. Underwater moonlight, underwater moonlight. Pink and she was pink, and onward they did row. Didn't see the giant squid though, it was fairly slow. When they hit the bottom, they were well and truly dead. The statues took their place and then they rode back home instead. Underwater moonlight, take your baby down. Underwater moonlight, watch your baby drown with love. And in the moonlight, underwater moonlight, underwater moonlight, underwater moonlight. passengers for moon rocket number one, report to elevator platform. We're going to be passengers on the first rocket to the moon. We'll live in this rocket for 8 days and nights. We're going 250,000 miles into space to circle the moon and then return to Earth. We're on a mountain near the equator. On the launching field, our rocket ship points straight up, its tail resting on a metal ring set over a big hole in the ground. That's so the blast of the rockets won't hurt anything. Moon rocket passengers, please board. Here we go in the elevator, to the door about halfway up on the rocket ship. We enter, and the door is sealed behind us. Captain to passengers, fasten safety belts, please. We're preparing to blast. 5, 4, 3, 2, 1, rocket away! Rocket away! Rocket away! Rocket to the moon. In just 8 minutes, the Earth behind us looks like a giant balloon. Captain, Captain, stop the rocket. I left my wallet in another suit. It isn't in my pocket. You won't need your wallet here, 1,000 miles from the atmosphere. Ooh. We're on the first moon rocket, but someday men will be traveling to the planets. There are 9 important planets circling our sun. Little Mercury is first. Then Venus with its clouds galore. Then comes Earth, our mother planet. And reddish Mars is number 4. Jupiter is next, a real giant. And Saturn with its shining rings. Uranus 7 and Neptune 8. And far out frigid Pluto swings. But little Mercury is first. Why can't we go to the planets now? There just isn't time. Why, Pluto, for instance, is 3,800,000,000 miles from the sun. Well, say, if we can't go to a planet, why can't we visit a star? That's even farther. 6,000,000,000 miles away, that's the nearest star. And there isn't anyone who knows how far the far ones are. If we started in this rocket for the nearest one, we would all have long white beards and the trip would hardly be begun, begun, begun, would hardly be begun. Attention, everyone! Attention, everyone! Moon ahead! Moon ahead! See? There's the moon, a huge, dead, silvery globe floating below us. Ooh! The moon is dry. The moon is cold. The moon is pale. And hard. And old. It hasn't got a bit of air anywhere. There's no more grass than there is on a button. No trees, no seas, no flowers, no nothing. The moon is a wonderful place to visit. Is it? Yes, but I wouldn't particularly care to live there. The moon is dry, is cold, is pale, is hard, is old. Every 28 days, the moon goes once around the Earth. The sun shines on the moon and lights it up. That is why we can see it from the Earth. We are swinging around the other side. Do you know we're the first people ever to see the other side of the moon? Why, there's another moon shining ahead. That's not a moon, that's the Earth, our planet. And we're going back. Our planet travels round the sun once around, we call a year. And as it moves, it swiftly spins with each spin, night and day appear. I can see Africa. I can see Asia. There's a big ocean and a North Pole glacier. There is so much to see and know. There is so far for men to go. It's good to travel wide and then it's good to come back home again. Fasten safety belts, please. Fasten safety belts, please. We're coming in for an Earth landing. Now we're turning. Our tail will point toward the Earth, and we will slow down our landing with our tail rockets. There's the field below. Home again. Look, there are thousands of people at the field. Captain to crew, open rocket door. Passengers board elevator. Hooray! Better boy! What's all the cheering about? They're cheering us. We've just made the first round trip to the moon. There is so much to see and know. There is so far for men to go. It's good to travel wide, and then it's good to come back home again. Dankeschön, DJ Aberglauber, with his selection, quite incredible selection, of moon songs. Could listen to that until a blue moon